Mikrofon verabschiedet sich Friedbert Meurer. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute, nichts ist mehr so, wie es mal war. Die innere Sicherheit in Deutschland nach dem 11. September 2001. Sie hören eine Sendung von Claudia Sanders. An diesem 11. September ist nicht eine Wolke zu sehen, nur strahlend blauer Himmel. Das Licht der Sonne bricht sich in den Fenstern des World Trade Centers. Selbst in dem Moment, als der erste Turm tosend zusammenbricht. Strahlender Sonnenschein, ein wunderschönes Spätsommerwetter. Dann senkt sich eine riesige Wolke aus Schutt und Asche über die Stadt. Berlin. Wenige Stunden nach dem Attentat. Im Bundeskanzleramt tagt der Sicherheitsrat. Bundeskanzler Gerhard Schröder, Innenminister Otto Schily und die Chefs der Geheimdienste beraten, was nun zu tun ist. Eine neue Dimension des Terrorismus und die Stunde der Sicherheitspolitiker. Kurz nach den Anschlägen sind sich die Parteien einig, dass Gesetze verschärft werden müssen. Bayerns Innenminister Günther Beckstein, CSU, und Dieter Wiefelspütz, innenpolitischer Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion. Auch ich, der für mich in Anspruch nehme, dass ich vor den Gefahren des islamischen Terrors gewarnt habe. Ich habe aber in der Regel gedacht an Autobomben, an Selbstmordattentaten, in Kinos, an Bushaltestellen, was wir von Israel kennen, aber doch nicht diese industrielle Planung von Terror, wo man Tausende zu Tode bringen will. Wenn mir am 10. September ein Mitarbeiter gekommen wäre mit dem Szenario des 11. September, dann hätte ich ihn nicht besonders gelobt, sondern hätte gesagt, Science-Fiction-Überlegungen wollen wir doch nicht zugrunde legen. Dass man deswegen Gesetze verschärfen musste, ist klar. Ich bin der festen Überzeugung, dass das unser Denken, wenn wir über Sicherheit reden in Deutschland, verändert hat. Übrigens bei allen Parteien nach meiner Auffassung, aber auch in der SPD. Wir sehen schon, dass es eine internationale Bedrohung gibt, auch Gefährdung gibt. Es gibt eben halt auch Globalisierung, wenn Sie so wollen, im negativen Bereich, im Verbrechensbereich, auch im Bereich von Terrorismus, der heute international vernetzt ist und eigentlich überall zuschlagen kann, auch in Deutschland, mindestens abstrakt und theoretisch. Und da haben wir alle begriffen nach dem 11. September, dass die Gefahren größer sind, als wir sie vielleicht früher mit Mehrheit angenommen haben. Und deswegen haben wir auch sehr ungewöhnliche, sehr schnelle Maßnahmen in Deutschland ergriffen. Beispiel Rasterfahndung. In den 70er Jahren erstmalig eingeführt, damals um den Terroristen der Roten Armee-Fraktion auf die Spur zu kommen. Nach dem 11. September wurde in jedem Bundesland gerastert. Als Muster dienten die Daten eines Attentäters, der in Hamburg gelebt hatte. Männlich, zwischen 18 bis 50 Jahre und aus einem Land stammend, das islamisch geprägt ist. Ergebnis der Rasterfahndung? Da die Rasterfahndung noch nicht beendet ist, liegt kein abschließendes Ergebnis vor. Zudem möchte das Bundeskriminalamt keine detaillierten Auskünfte geben. Nachdem aber die Länder ihre Daten an die Zentralstelle übermittelt hatten, wurden sie vom BKA untersucht. Weniger als 100 Verdächtige stehen nun noch auf der bundesweiten Liste der zu überprüfenden Personen. Wie viele Daten insgesamt untersucht worden sind, lässt sich anhand eines Beispiels immerhin erahnen. Durch das weit gefasste Raster spuckten die Polizeicomputer wohl Tausende von Datensätzen aus. In dem relativ kleinen Bundesland Sachsen wurden alleine rund 27.000 mögliche Verdächtige ausgemacht. 336 Adressen schickten die Polizisten schließlich an das Bundeskriminalamt. Who can say Allein durch die Sicherheitspakete 1 und 2 sind insgesamt rund 2 Dutzend Gesetze verschärft worden, nicht mitgerechnet die zahlreichen Verordnungen, die aufgrund dieser Gesetze geändert werden mussten. Ich bin der festen Überzeugung, dass die Menschen ein Recht haben, frei von Verbrechen leben zu können. Und deswegen ist das Thema innere Sicherheit ein Kernthema für staatliches Handeln. Die Menschen müssen sich nicht dafür entschuldigen, dass sie in Sicherheit leben wollen. Ich glaube allerdings, dass Deutschland erstens eines der freiesten Länder ist und auch eines der sichersten Länder ist. In einem der ersten Schritte sollte den Terroristen weltweit der Geldhahn zugedreht werden. Schon 4 Wochen nach dem Attentat waren allein in Deutschland insgesamt 160 Konten gesperrt. Eingefrorene Gelder in Höhe von über 4 Millionen Euro, aber... Jetzt sind die wieder in hohem Maße aktiv, sammeln viel Geld. Meint der bayerische Innenminister Günther Beckstein über die Aktivitäten von Islamisten in Deutschland. Diese Gelder werden sie kaum auf ein Konto einzahlen, denn nach dem 11. September ist beim Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen eine Zentralstelle eingerichtet worden. Sorgfältig registrieren die Beamten dort alle deutschen Konten und Depots. Beispiel Paragraph 129b des Strafgesetzbuches. Wurde mit dem ersten Sicherheitspaket der Bundesregierung noch im vergangenen Jahr verabschiedet. Strafbar ist demnach unter anderem eine ausländische terroristische oder kriminelle Vereinigung zu unterstützen. Bisherige Verfahren nach dieser neuen Vorschrift? Da der Paragraph erst vor 3 Wochen in Kraft getreten ist, sind Aussagen dazu nicht möglich. Der 11. September hat uns durch die rot-grüne Bundestagsmehrheit eine Flut an Gesetzgebung zur inneren Sicherheit gebracht, die sogar über das Ziel hinausgegangen ist. Nach unserer Meinung ist in den Sicherheitspaketen Chile 1 und vor allem Chile 2, Chile 1 war noch in Ordnung, aber im Sicherheitspaket Chile 2 das richtige Maß zwischen staatlichen Eingriffen und dem Schutz der Bürgerrechte nicht mehr gewahrt worden, insbesondere die gerichtliche Kontrolle der Geheimdienste, die neue Befugnisse ja bekommen haben, ist nicht ausreichend. Die Regelungen, welche der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Max Stadler hier kritisiert, sind das Herzstück des Sicherheitspaketes Nummer 2 von Otto Schily. Die Geheimdienste haben damit mehr Kompetenzen bekommen. Sie dürfen beispielsweise bei Banken, Telefon- und Flugunternehmen gezielt Kundendaten abfragen und auswerten. Neue Befugnisse, die mancher kritisch betrachtet. So wie Till Müller-Heidelberg. Er ist der Vorsitzende der ältesten deutschen Bürgerrechtsbewegung der Humanistischen Union. Dieses führt dazu, dass jetzt das gesamte Volk betrachtet wird vom Gesetzgeber als potenzielle Straftäter, dass folglich im Voraus wir alle mit Datenerfassung überzogen werden. Es könnte ja irgendwann mal etwas sein. Das Bundeskriminalamt darf zudem auch ohne konkrete Verdachtsmomente ermitteln. Außerdem wird akribisch überprüft, wer bei sogenannten lebens- und verteidigungswichtigen Einrichtungen arbeitet. Und dazu gehören beispielsweise nicht nur Atomkraftwerke, wie der ehemalige Bundesinnenminister Gerhard Baum, FDP, feststellt. Die Regelanfrage wird ja uferlos ausgeweitet. Das heißt, die Informationen, die dann an den Nachrichtendienst gekommen sind, werden verwertet, wenn die Menschen in pharmazeutischen Firmen, Krankenhäusern, Banken, Bahnen, Post, Rundfunk, Fernsehen sich bewerben. Das heißt also, wir haben eine ganz neue Dimension, ich nehme das Wort in den Mund, eines Überwachungsstaates und dem müssen wir widerstehen. Diese Überprüfung treibt zuweilen seltsame Blüten. Was das heißt, bekam der Leiter eines Frachtlagers am Münchner Flughafen zu spüren, wie in der Süddeutschen Zeitung nachzulesen war. Seit 7 Jahren arbeitete das Betriebsratsmitglied dort. Jetzt haben bayerische Behörden entdeckt, dass dieser Mann ein Sicherheitsrisiko ist. Vor 18 Jahren hatte er Plakate geklebt für die Gruppe internationaler Marxisten. Deshalb darf er heute die sensiblen Bereiche im Flughafen nicht mehr betreten. Seinen Job ist er damit los. Beispiel: Abschaffung des Religionsprivilegs und Verschärfung des Vereinsrechts. Ermöglicht das Verbot von Vereinen, wenn die Religion nur ein Deckmantel für extremistische oder verbrecherische Ziele ist. Außerdem können Vereine verboten werden, die sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung richten oder den Gedanken der Völkerverständigung missachten. Ergebnis? Kurz nach Inkrafttreten dieser Regeln im vergangenen Dezember wurde die islamistische Vereinigung Kalifatstaat verboten und Anfang August folgte ein weiterer Verein. Bundesinnenminister Otto Schily, SPD. Der Al-Aqsa e.V. unterstützt die Gewaltanwendung im Nahostkonflikt. Er hat sogenannten Märtyrerfamilien, darunter auch Angehörigen von Selbstmordattentätern, finanzielle Unterstützung zugesagt. Diese Tätigkeit des Vereins ist geeignet und darauf angelegt, potenziellen Attentätern die Sorge um die materielle Zukunft ihrer Angehörigen zu nehmen. Der Verein Al-Aqsa unterstützt die palästinensisch-islamistische Terrororganisation Hamas. Diese Organisation ist bekannt für eine große Zahl schrecklicher Terroranschläge und übernimmt die Verantwortung dafür. Der Verein Al-Aqsa richtet sich gegen den Gedanken der Völkerverständigung. Er propagiert den sogenannten Heiligen Krieg zur Befreiung Palästinas und zur Zerstörung Israels. Dem Staat Israel wird damit das Existenzrecht abgesprochen. Sowohl die Verschärfungen im Vereinsrecht als auch Änderungen zur Flugsicherheit befürworten selbst Kritiker der Sicherheitspakete. Till Müller-Heidelberg von der Humanistischen Union. Es gibt zum einen, das war eine der ersten Reaktionen, das sogenannte Religionsprivileg im Vereinsgesetz ist abgeschafft worden. Das heißt, wenn Vereine Straftaten begehen, dann müssen sie natürlich verboten werden können. Das war früher, gab es dafür eine Ausnahme für religiöse Vereine. Diese Ausnahme ist abgeschafft worden. Das ist zweifellos richtig. Zweiter Punkt und damit vielleicht auch schon der letzte. Im Luftverkehrsgesetz ist eingefügt worden, dass sogenannte Luftmarschalls, also BGS-Beamte, zum Schutz auch in Flugzeugen mitfliegen dürfen und Pistolen haben dürfen. Das ist vermutlich eine oder vielleicht eine wirksame Maßnahme. Fahndungserfolge aufgrund der Sicherheitspakete. Der Generalbundesanwalt hat seit dem 11. September 2001 10 Verfahren eröffnet, die im direkten Zusammenhang mit den Terroranschlägen stehen. Das in der vergangenen Woche in Heidelberg verhaftete Paar ist aber nur aufgrund eines Hinweises der amerikanischen Militärpolizei verhaftet worden. Und Islamisten sind auch weiterhin in Deutschland unbehelligt aktiv. Der bayerische Innenminister Günther Beckstein. Es ist uns zufällig ein Video in die Hand gekommen, wo ein Islamist hier Leute in Deutschland anwerben will für Ausbildungslager des Terrorismus und Extremismus in arabischen Ländern. Das ist sehr eindrucksvoll, wenn man das im Einzelnen sieht. Auch Bundesinnenminister Otto Schily sieht die Gefahren noch lange nicht gebannt. Denn Deutschland sei Teil eines Gefahrenraumes, in dem es eine allgemein abstrakte Gefahrensituation gibt und die Strukturen sind nicht zerschlagen. Aus Sicht der Opposition bedarf es deshalb noch weiterer Gesetzesänderungen. Günther Beckstein fordert, wir müssen Menschen, bei denen Tatsachen vorliegen, die die Annahme rechtfertigen, dass sie gefährlich sind, dass sie Terrorismus unterstützen, ausweisen und nicht erst dann, wenn rechtskräftige Beweise und rechtskräftige Verurteilungen vorliegen. Weitere Gesetzesänderungen oder gar ein Sicherheitspaket 3 lehnt die Bundesregierung dagegen ab. Dies sei, erklärte Bundeskanzler Gerhard Schröder, unnötig. Bundesinnenminister Otto Schily: Angesichts der anhaltenden weltweiten Bedrohung durch den islamistischen Terrorismus ist nach allgemeiner Überzeugung gewiss auch in unserem Land nach wie vor die höchste Wachsamkeit geboten. Aber nach meiner Überzeugung müssen wir zugleich Gelassenheit und Besonnenheit wahren. Wir gewinnen überhaupt nichts dadurch, dass wir einen allgemeinen Alarmismus verbreiten und die Bevölkerung in Panik versetzen. Und der innenpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion Dieter Wievielspütz ergänzt: Wir haben vor einem halben Jahr Dutzende von neuen Gesetzen geschaffen oder neuen Gesetzesbestandteilen. Die müssen mit Leben erfüllt werden. Das ist eigentlich unser Thema. Das heißt, Sie haben da einen großen LKW auf die Straße gestellt, der ganz neu ist auch. Der muss jetzt in Marsch gesetzt werden, der muss jetzt fahren. Und das ist jetzt ein Bild, ein Sprachbild, aber damit will ich zur Anschauung bringen, dass es jetzt nicht darum geht, dass wir sozusagen erneut eine Vielzahl von Gesetzen erfinden müssen, sondern es geht darum, dass wir das Bestehende vorantreiben. Denn die Bundesgesetze gelten nicht automatisch für die Länder. Wenn beispielsweise nicht nur das Bundesamt für Verfassungsschutz mehr Kompetenzen haben soll, sondern auch jedes Landesamt, dann muss dies per Gesetz vom jeweiligen Landtag geregelt werden. Und das haben bisher nur die wenigsten Parlamente getan. Und auch die Finanzierung zusätzlicher Stellen bei Polizei und Verfassungsschutz geht ausschließlich auf Kosten der Länder. Innerhalb des ersten Antiterrorpaketes der Bundesregierung wurden zwar rund 1,5 Milliarden Euro für die Terrorbekämpfung angesetzt, finanziert über die Erhöhung der Tabak- und Versicherungssteuer. Die Länder sehen davon allerdings keinen Cent. Daher hat der 11. September eine Diskussion in zweierlei Richtung gebracht. Erstens, sind unsere Sicherheitsbehörden von der Ausstattung her hinreichend gerüstet, um alle Bedrohungen, auch durch den internationalen Terrorismus, diesen Bedrohungen entgegnen zu können? Und zweitens, ist der Gesetzgeber möglicherweise der Versuchung erlegen, reflexartig mit immer neuen Gesetzen zu antworten, die es in Wahrheit gar nicht gebraucht hätte und die gar nichts mit der Terrorismusbekämpfung zu tun haben? Meint der innenpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion Max Stadler. Till Müller-Heidelberg von der Humanistischen Union sieht das ähnlich. Man muss wissen, egal welche Gesetze wir verabschieden, vollständige Sicherheit gibt es nicht und kann es nicht geben. Und das ist das Erschreckende an der Gesetzgebungsmaschinerie nach dem 11. September in Deutschland und auch in vielen anderen Staaten, dass Gesetze produziert worden sind, obwohl alle Fachleute wissen, die hätten weder den 11. September 2001 verhindert, noch werden sie irgendeinen zukünftigen 11. September verhindern können. Das kann man nicht mit Gesetzen, sondern bleiben wir beim Beispiel 11. September. Das kann man durch verbesserte Kontrollen, durch bessere Ausrüstung der Polizei etwa. Aber die Gesetze hätten nicht verhindert, dass die Attentäter eben mit Teppichmessern in die Flugzeuge gekommen sind. Hätten die Attentate tatsächlich nicht durch die neuen Gesetze verhindert werden können? Diese Frage kann wohl niemand beantworten. Eine bessere Ausrüstung der Polizei, sicher, das hilft im Kampf gegen den Terror. Aber Täter, die ohne mit der Wimper zu zucken ihr eigenes Leben bei einem Attentat einsetzen, ihnen ist auf jeden Fall nicht mit den Mitteln des Strafrechts beizukommen. Wen schreckt schon eine Gefängniszelle, wenn er bereit ist, mit Freude für seinen Glauben zu sterben? Kann es da absolute Sicherheit geben? Der bayerische Innenminister Günther Beckstein und der innen- und rechtspolitische Sprecher der Bündnisgrünen, Volker Beck. Gibt's natürlich nicht. Auf der anderen Seite wäre im Hinblick darauf, dass man keine 100% Sicherheit vorhalten kann, nichts tut, ist für mich wenig vernünftig. Das heißt, wir haben die Aufgabe, gegen Kriminalität konsequent und hart vorzugehen. Absolute Sicherheit kann es in einer Demokratie nicht geben. Jede gesellschaftliche Regung und Bewegung birgt auch immer Gefahren in sich. Eine totale Überwachung ermöglicht, dass in der Gesellschaft die Kriminalität zurückgeht. Aber die Verletzung der Rechte der Bürger eines Staates geht dann in der Regel vom Staat aus. Das war Hintergrundpolitik. Heute nichts ist mehr so, wie es mal war. Die innere Sicherheit in Deutschland nach dem 11. September 2001.